Futuristen, K.U. Ich komm rein und geb mein Senf dazu, als würde ich in der Bockwurst rappen. Steh auf Greenpeace, als würde ich andauernd Tiere retten. Keine Ahnung, was da los ist, warum alles anders scheint, wenn ich die dicken Punchlines rhyme. Rock sogar im Altersheim. Wenn meine Jungs und ich sind anscheinend nicht ganz dicht. Kumpel, reich mir mal ein Spliff, das ändere ich. Also zieh dir diesen Scheiß rein, noch cooler als ein Eisbein. Und gleichzeitig, da brennt der Shit, das ist normal, der muss so heiß sein. Normal, der muss so heiß sein. Und ich bin draußen wie erbrochener Weißwein. Hosea, aka Randale Dane, die Floristen, K.U. Ey Leute, passt mal auf, jetzt gibt's was auf die Ohren. H.O.S. bittet wieder Reime, klaut das Mikrofon. Jeder ist am Suchen, ja wo ist er denn nur hin? Die anderen wollen auch noch ran, neuen Rapper, Mann für Mann. Wir machen alles platt, was uns vor die Flinte kommt. Ihr kennt das schon, Floristen-Shit, die Mucke geht nach vorn. Ich will die Leute springen sehen, wenn wir die Bühne killen. Nach diesem dicken Track hält keiner mehr die Füße still. Follow, aka Besserdisser, die Floristen, K.U. Ihr seid die Nachsitz, ihr großen Clowns, nee, kommt nicht zum Zug. Wir brauchen dich hier nicht, denn der Beat ist fett genug. Man ist noch lang kein Superheld, nur weil man sich für super hält. Du trägst Shorts und Unterhemd, wir tragen Chinchilla-Pelz. Check unsere Reimmathematik, unübertreffbar. Deine Crew war mal dope, aber nur als sie auf Crack war. Also check mal, Floristen, K.U. und Crowds sind, das ist der Sound, der dich Nuckenbang umhaut. Dave, a.k.a. Davuk, Uncrowds. Yo, yo, sperr die Lausche auf und check mal den. Vielleicht will deine Crew mal aufhören, sich im Kreis zu drehen. Spielt Ringelbeats mit Anfass, mit Leuten, die euch angaffen. Ich schick euch auf die Straße, da könnt ihr dann für mich anschaffen. Fuchs muss tun, was ein Fuchs tun muss. Also ab in den Bau und dort ordentlich verhauen. Sei mir da nicht böse, wenn ich dir draußen deine alte klau. Was du grad shit ist billiger, im Dutzend sind wir williger. Drum machen wir das Ding zusammen, das klingt dann etwas chilliger. Frey, aka MDM Adrian, Uncrowds. Uncrowds, Floristen und K zu dem U. Das sind Amputationen, Rap mit Hand und Fuß, die dich ausnehmen, die Körperteile in Osten verkaufen. Die öfters dabei einpinnen, weil sie zett ne schwere Beutel rauf. Die auf der Bühne saufen, denn die Stage ist unser Thron. Bei uns gibt es Applaus, bei dir nur Spott und Hohn. Gib das Mic lieber her, denn du kannst dich richtig flohen. Jung, auf dich hat mein Bock wie auf ein gerissenes Kondom. L Bone, aka L zu dem B, K.U. Du kennst die Crew nicht, dann weißt du nicht, was gut ist. Wir flashen eure Köpfe mit Zeug, das so heiß wie gut ist. Und seins beruft sich darauf, dass K.U. am Zug ist. Das heißt, es wird gebombt und zeigt, dass du es zugibst. Es wäre nicht das erste Mal, dass wir durch die Werte strahlen. Die Leute sollten mehr bezahlen, aber jetzt ganz ehrlich mal. So viel Talent, wie wir haben, habt ihr selten gesehen. Danke fürs Hören, das war's von L zu dem B. Rob, Zielgruppe, K.U. Hier kommt die kunterbunte Crew, die verwundet und zerstückelt. Denn du kommst mit der Stütze um die Runden so wie Krüppel. Verflixt nochmal, du kannst deine Lines nicht ausbauen. Aber bist darin verstrickt wie ungeschickte Hausfrauen. Wir zeigen deiner Mami mal eine riesige Salami. Alter, deine Alten, die sind spießig wie Souvlaki. Aber lustig wie die Mama und doch wie der Papa guckt. Denn wir haben mehr Anhänger im Rücken als ein Trucker-Club. Witty, K.U. Du sagst, dass das gut klingt, klar, weil es K.U. klingt. Und nicht wie bei deiner Freundin's Foot nach nem alten Schuh. Die haben Style und Niveau, bringen die Title der Show. Ihr packt's ja leider nicht do und rhymt einfach zu slow. Und darum heizen wir los, der besten Rider mit Flow. Psst. Ja, wir sind einfach so, dass wir rausgehen und behaupten, dass sie das geilste Logo haben. Sogar auf lila Shirt und müssen nicht einmal nur Homo sagen. Hi Joe, K.U. Niemand kann mich toppen, ich bin nicht zu stoppen. Mann, ich bin wie Robben, ihr seid von den Socken gecheckt. Klingen die Glocken, ja, richtig, der Typ ist Hijo. Jetzt kennt ihr ihn im Gegensatz zu eurem Style. Stylisch, nicht feminin, ich bin fett. Das ist auf den ersten Blick zu sehen. Und da ich auf Süße stehe, hab ich auch kein Problem. Denn um Honig zu bekommen, Mann, leck ich am Bienen. Bin so special, deshalb war deine Freundin auch mal zufrieden.